Sprachgestaltung. Ein repetierendes Schreibverfahren. Der Autor hat sich die eigenen Werke im Baukasten und Setzkasten in den letzten Jahren wieder und wieder angesehen. Er betätigt sich dabei auch gestisch, während er das Geschaute mit anderen Erfahrungswerten abgleicht. Dabei arbeitet er diszipliniert eine etwas gewöhnlichere Variante der eigentlichen Tätigkeit von sich selbst heraus. Er schult so sein Wissen auf eine tiefschürfende Weise bei sich und findet somit zu seiner Ausrichtung. Schneider erhofft es sich dabei, auch gutartige Wendungen eines nahenden Glückes erwirken zu können. Das Seinige versucht er für die kommenden Zeiten etwas zu festigen. Er bindet darum seine Dinge nach und nach zu manchem festen Knoten und knüpft so das Weitere, was er bei sich bedacht hat, an etwas Bestehendes an. Einigermaßen einheitlich sollen seine Schriften derweil ausfallen. Um das erreichen zu können, stellt er es sicher, dass er in einer ordentlichen Weise mit einer guten Manier bei diesem Werkschaffen vorgeht. Eine gewisse Tragfähigkeit sollen diese Gewebe aus bekannten Worten und daraus hervorgehenden Schriften einmal erhalten. Eine Sinnhaftigkeit davon für den Autor soll gewahrt bleiben. Jene innerliche Stabilität des Ganzen stellt er sicher, wo er das kann. Dank mancher Benennung von etwas Gegebenem, wie sie dem System der Benennung und Zuordnung der Dinge entspricht, ist ihm das möglich. Es stellt sich bei Schneider da die Frage, ob eine Leserschaft das auch alles auffassen und zu etwas bereits Bekanntem zuordnen kann. Kennen diese Menschen den Baukasten oder die restliche Werkschau denn gut genug dazu? Da der Autor das nicht wissen können würde, erklärt er sich möglichst in knappen Worten. Er möchte sie nicht durch Phrasen erzürnen und auch sonst nicht vor den Kopf gestoßen haben. Vielmehr möchte er den eigentlichen Vorgang einer Erstellung seiner Schriften ihnen beispielhaft aufzeigen. Wie geht der Autor also dabei vor, während er hieran sitzt und arbeitet? Nun, er liest nahezu täglich etwas an seinen Schriften weiter. Das macht er schon seit vielen Jahren so. Währenddem er die Abfolge der Worte innerhalb der bereits gelesenen Texte untersucht, hat sich ihm die jeweilige Stärke oder Schwäche des Aufbaus seiner Dinge zeitweise nahezu von selbstverständlich aufgezeigt. Da hat ihm dann etwas dazu klar werden können, was sich wohl umzusetzen lohnt. Unterdessen vergleicht er seine Texte anhand ihres Sprachflusses mit anderen, ihm bekannten und erinnerbaren Schriften anderer Autoren. Das verhilft ihm zu einem sinnlichen Erfahren seiner Stärken und Schwächen als Autor. Diese Kenntnisse weiß er hernach einigermaßen gut zu gewichten. Er hat so zeitweise schon manche Gelegenheit dazu erhalten, um etwas davon selbst wieder gerade zu richten, was ihm vormals noch nicht so gut gelungen ist. Was er da alles bereits geschöpft hat, das passt er auch weiterhin jenen wirklichen Gegebenheiten seines Daseins an, um einmal etwas von einer passablen Wertigkeit zu erhalten. Der hier dargestellte Stoff verdichtet sich derweil durch dieses Weben in einer solchen Weise, wie das gut für eine solche Sache möglich ist. Davon profitiert die Bildung seiner Werkschau in nicht unerheblichem Umfang. Dieser Prozess stellt bereits eine tragfähige Konstante in Schneiders Leben dar. Derweil ist es jetzt schon wahr, dass Schneider erfreut über eine zeitweilige Annahme seiner Dinge in dessen privaten Umfeld ist. Auf dem Weg eines Schreibers befindet er sich auch weiterhin. Das Begehen dieses Pfades soll ihm zur Findung von eigenen Werken dienlich sein.